Parteien vorlassen und mit ihnen verhandeln. Führet mein Prozess weiter rollt, während oben auf dem Dachboden die Gerichtsbeamten über den Schriften dieses Prozesses sitzen, soll ich die Geschäfte der Bank besorgen. Sieht es nicht aus wie eine Folter, die vom Gericht anerkannt mit dem Prozess zusammenhängt und ihn begleitet? Und wird man etwa in der Bank bei der Beurteilung meiner Arbeit eine Person